alles richtig gemacht und eingeschaltet zum lauschigsten aller Museumspodcasts. Denn hier ist der Museum-Bug. Und ich glaube, wenn ich mal so hier durchzähle, wir sind auch alle wieder da. Mein Name ist Matthias. Jörg heiße ich. Und ich bin die Martha. Und das ist auch schon das Stichwort, um mit den Witzen apropos Namen anzufangen. Denn wir sind hier in ganz ungewohnter Runde. Also nicht, was die Person betrifft, aber was die Lauschigkeit unseres Zimmers betrifft. Denn man hat uns aus dem Hinterzimmer vom Comprig herausgelassen, ausnahmsweise mal. Und wir sind hier in Herford. Wie sind wir denn hierher gekommen eigentlich? Ja, mit dem Zug, ne? Mhm. Und das ist sehr gut. Danke. Und das nicht irgendwie, denn wir sind tatsächlich eingeladen worden vom Martha Herford. Martha, das ist ja komisch. Das ist ja ein Museum, das heißt ja wie Martha. Ich habe mich sehr gefreut, ja. Endlich mal Leute, die ihren Museen richtig nennen. Genau, wir sind auf jeden Fall wirklich eingeladen worden. Das war das erste Mal für uns, dass wir so eine Reise auf uns genommen haben, um irgendwo hinzugehen. Normalerweise radeln wir ja immer nur ganz entspannt irgendwie durch Berlin. Und jetzt sind wir, wie gesagt, mit dem Zug hier nach Herford gefahren und werden hier fürstlich bewirtet, was natürlich unseren Eindruck des Hauses überhaupt nicht irgendwie beeinflusst oder so. Wir sind total neutral. Bevor es um die ganze Fürstlichkeit und Herrlichkeit und Kupferkeit in Herford geht, sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, was wir denn in der Zwischenzeit so gemacht haben, weil ich komme wieder drauf zurück, wir haben ja auch so einen ersten Teil, ne? Und da war jetzt, was ist eigentlich alles passiert? Gibt es irgendwie was passiert ist eigentlich? Oder können wir den ersten Teil direkt überspringen? Das war wieder so ein Fest, das jedes Jahr, jedes Ende des Jahreszeit. Jahres ist so. Ja, genau. Ja. Und dann noch ein anderes Fest und jetzt sind wir hier in Herford. Okay. Oder? Ist in der Zwischenzeit zu viel passiert? Ja, weiß ich nicht. Habt ihr noch irgendwas? Ich habe einen Ausblick, was mich umtreibt. Ah ja. Und alle, die Museumslandschaft quasi erzittern spaltet. Lässt. Ja, eine Erschütterung in der Museumsmacht. und zwar am 30.01. findet im Jüdischen Museum Berlin der große Zweikampf statt. ICOM International gegen ICOM Deutschland. und zwar, ich hatte in der letzten Folge schon angekündigt, es geht um die Museumsdefinition, die irgendwie neu ausgehandelt wird und da stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber und das Ganze wird super spannend mit K.O.-Runde, ne? Mindestens 15 Moderatorinnen, wie mir zugeflüstert wurde. nee, auf jeden Fall, wenn ihr noch Zeit habt, geht da hin und meldet euch an auf der Website des Jüdischen Museums, je nachdem, ob ihr noch Zeit habt, das zu machen, während wir ja irgendwie noch reden. Genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut und ich glaube, das war's auch schon. Ja. Habt ihr sonst irgendwas Museumsmäßiges erlebt in den letzten Wochen? Außer gearbeitet? Nee. Aber es passiert bestimmt ganz viel. Aber es ist auch heute so viel Museumsmäßiges schon passiert. Ja. Also ich finde, wir sollten jetzt den ersten Teil hinter uns lassen. Und wir haben mit dem nullten Teil noch gar nicht angefangen. Genau. Wir müssen nämlich hier das Herforder Pilsner hier. Nee, das Herforder Pilz. Genau, was wir auch ganz standesgerecht in der Büchse gekauft haben. Auf jeden Fall. Ich warte jetzt einfach mal, bis die anderen aufgemacht haben, damit ich mich nicht einsaue. Genau. und es ist Herforder Pilze, westfälische Braukunst. Genau. Gucken wir mal, was in der Dose gereift. Ich habe so immer noch Leckeres nicht brauen können. Ich habe ein bisschen Angst, genau. Ich hab auch Angst. Ich wollte ja eigentlich so einen Schlüssel in die Seite reinhauen und mir dann einfach so in den Mund schießen. Dosenstechen. Aber das ist hier in der Firstabtei nicht gewünscht, fürchte ich. Cheers, Beginners. Ja, Pack. Ah, das gibt natürlich. Das klockt nicht so das schön. Das klockt nicht so. Vielleicht an dem. Nee, auch nicht hier. Prost. Ja. Ich habe ganz viel Schaum. Naja, ich bin sowieso, ich muss mich entschuldigen, wahrscheinlich huste ich jetzt ein bisschen, weil ich so ein bisschen Husten habe. Zimmerwarm. Es war auch die ganze Zeit in meiner Jackentasche. Deswegen, ich habe das schon mal ein bisschen angewärmt. Das will ich nicht wissen. Für uns alle. Hat jemand schon mal Herforder getrunken? Ich nicht vorher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt so vom Geschmack her würde ich sagen, nein. Sowas habe ich noch nie getrunken. Okay, also wir sind jetzt hier in Herford, aber wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Im Zug, klar. Und wo ist das Museum eigentlich? Martha, Herford. Das ist, wir haben festgestellt, Herford ist eigentlich relativ überschaubar und klein und man kann alles schön zu Fuß erreichen. Ich glaube, so 65.000 Einwohner sind das mit einer netten kleinen Altstadt. Oh ja. Die diversen protestantischen Kirchbauten oder so. Hier. Ach, sind die alle protestantisch? Ich glaube schon. Okay. Das hast du schon so gesehen, so mit deinem... Ich habe kurze Befragung auf der Straße gemacht. Guten Tag. Darf ich mit Ihnen kurz über den Heiland reden? Und alle so, ach, ja. Ich meine, das Münsterland ist nicht weit, ne? Da sind ja alle, Katholiken da. Aber wer weiß. Wir hier gemacht auch irgendwas mit Dom. Egal. Also ihr müsst euch vorstellen, Herford, das ist so, das begrüßt einen mit so ganz vielen Backsteinbauten, Fachwerkhäuschen, riesigen Sparkassenfilialen Volksbank und riesigen Autostraßen, die so schneiden so richtig durch die schönen Backsteinbauten rein, so tschuh. Genau. Und dann nochmal durch so ein schönes Fachwerkhaus. So. Und irgendwann kommt man, wenn man so ein bisschen rumschlendert, in so eine Gegend, wo so Kunstwerke auf Straßen, Verkehrsinseln stehen oder auch mal irgendwie am Wegesrand oder so. Und dann fragt man sich, was ist hier eigentlich los? Und dann geht man auf so ein ganz seltsames, geformtes Gebäude zu und das ist dann das Martha. Mhm. Ne? Das findet man auch sehr, sehr gut hin. Das ist alles sehr schön ausgeschildert hier. Und dann steht man von diesem Martha und man denkt sich, Was macht das hier? Was ist das? Ja, so voll. Sieht aus so ein bisschen wie so stelle ich mir so ein UFO vor, von der Form. Ja, also nicht unbedingt ein UFO, aber irgendwas, was irgendwie so gar nicht Gebäude ist. Das ist halt, aber mega, ja, mega geil. Aber es ist lustig, dass du UFO sagst, weil ich finde halt, also es passt natürlich nicht irgendwie hier rein, aber ich finde, es hat eben nicht diesen Science-Fiction-UFO-Charme. Eigentlich gar nicht, finde ich. Weil es so organisch ist. Es ist so geschwungen, irgendwie organisch, genau. Und es ist ja auch, ist ja irgendwie nur so ein Gebäudeteil, der vorgesetzt ist vor so einem historischen, eher kastenartigen Gebäude. Das siehst du aber erstmal nicht. Nee, das sieht man gar nicht. Total verrückt. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt da hin und das ist so ein auch Backsteinbau, riesiger Backsteinbau, der aber so gewunden ist, roter Backsteinbau, der so gewunden ist, in sich verschlungen ist, die Wände sind schief und ich mache das gerade mal so vor mit meinen Armen, ihr seht es nicht, aber ich verrenke mich gerade so ein bisschen. Ich finde, das hat so ein Kunstwerk. So ein bisschen was von so einer nach außen gestülpten Muschel irgendwie so. Ja, und Schnecke. Ja, Schnecke. Irgendwie sowas. Und Baumstumpf, der so quer so ja. sich nochmal, also und, das ist total genial. Und es hat ja, also es sind nicht nur dieser rote Stein, sondern da drauf ist ja auch noch so ein Dach, das ist so metallisch, ne? Genau, das ist so, also ihr müsst, wenn ihr das nicht kennt, das ist von Frank Gehry und der hat diese metallischen, runden, geschwungenen Formen, hat er schon öfter verbaut. Genau, ist international renommierter Architekt. Mhm. Und von dem stammt auch zum Beispiel das Guggenheim-Museum in Bilbao und noch ganz viele andere tolle Gebäude. Und wenn ihr nicht nach Bilbao fahren wollt, dann fahrt ihr einfach nach Herford, ins Martha. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist genauso gut. Lass das Guggenheim. Ja, aber das haben wir uns auch erklären lassen. Also irgendwie und tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass Herford sich ja diesen Hashtag Bilbao-Effekt versprochen hat, dass man hier in so einer eher, wo man eher davon ausgehen würde, dass eher eine kunstferne Landschaft hier irgendwie ist, sich dann dieses UFO, dass es irgendwie nicht ist, diese Muschel, was auch immer, hier landen zu lassen sozusagen und so wie Bilbao auch dann aufzusteigen in die ganzen, in Nummer 1 der Kunstszene. Ja, ja. Ja, das fand ich halt, das hat mich auch an meinen Heimatort erinnert, ne? Das hatte ich ja kurz auch erzählt. Irgendwie, da ist vor mehreren Jahren auch so ein Museum für Gegenwartskunst gegründet worden und also ähnlich, sagen wir mal, provinziell das Städtchen, wie es Herford irgendwie auch ist. Und da habe ich mich direkt gefragt, okay, wie ist denn das dann aufgenommen worden? Wie haben die Leute das dieses Spaceship, was dann auf einmal gelandet ist mit dieser ganzen modernen Kunst und so, in so einen ostwestfälischen Ort reingepflanzt, das kann doch erstmal nur für Unfälle gesorgt haben. Dafür habe ich jetzt hier meine Steuern bezahlt. Und der Bus kommt immer noch zu spät. Und anscheinend war das ja auch irgendwie eine gewisse Zeit lang auch einfach ein Kampf, ne? Bis es irgendwann so ein bisschen in die Stadtgesellschaft auch dann integriert worden ist und die Herforder und Herforderinnen das dann auch irgendwie angenommen haben. Mhm. Ich meine, wir waren jetzt die Legende. Wir waren jetzt natürlich in der Ausstellung unterwegs, erzählen wir gleich noch ein bisschen. Wir waren am Anfang, aber sind wir willkommen geheißen worden in der Kupferbar. Das Ja, so das Museumsrestaurant eigentlich, ja. Was auch, also ist super schick aussieht, können wir gleich vielleicht ein bisschen drüber sprechen, aber ich fand auch erstaunlich, dass das jetzt an so einem Samstagmittag irgendwie, es war ziemlich voll. Ja, so. Ja, das war ziemlich voll und man denkt, jeden Augenblick würde James Bond um die Ecke kommen und sich einen Martini bestellen an der Bar, mhm. ne? Also es hat auch was Futuristisches. Also ich könnte mir das sehr gut in einem James Bond, als James Bond Location vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, Copperfinger. Zum Beispiel. Aber ich fand tatsächlich irgendwie, also das mal davon abgesehen, dass ich das Essen wirklich sehr lecker fand, der Service irgendwie war nett, aber ich fand irgendwie so, ich fand es cool zu sehen, dass in so einem Museumsrestaurant, dass da einfach, dass es da voll war, ohne dass das Museum, also man kennt das ja, es gibt so überlaufende Museen, da sind natürlich auch die Museumsrestaurants immer voll. Ja. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, das sind Leute da, die einfach irgendwie Bock haben, da irgendwie zu sitzen und was zum Essen. So über Museumsrestaurants haben wir uns noch nie so richtig eingehend unterhalten. Ne? Nee. Ja, das stimmt. Könnten wir mal machen, wollen wir mal die ganze Folge über das Museumsrestaurant reden? Jetzt? Nein. Also, ja, das Museum, also wolltest du nicht anfangen damit zu erzählen, dass wir in dem Museumsrestaurant waren und uns unterhalten haben mit zwei sehr, sehr netten Mitarbeiterinnen. Ja, wir haben es ja schon erzählt. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir haben uns ausgetauscht, natürlich über alles Mögliche, aber viel auch über das Thema Podcast, weil es sehr, sehr spannend ist. Ja. Und wir da natürlich super viel zu sagen haben als der Museumspodcast. Der einzige. Museum Bug Consulting. Ja. Wie gesagt. Ja, genau. Also wir geben nicht nur Tipps, was die Gestaltung, Vermittlung, was auch immer in Museen anbelangt, also in Museen selber, sondern auch was Podcasts anbelangt. Wir haben nicht so viel Werbezeit. Ach so. Ja, genau. Damit endet auch der Werbeblock. Kommen wir zurück. Ja, aber zum Museum. Davon abgesehen fand ich es einfach, also ich fand das total nett, da zu sitzen, weil ich meine, es gibt so Museumsrestaurants, die machen eher so einen altdeutschen Eindruck irgendwie oder sind nicht so schick oder da will man sich nicht länger aufhalten. Und hier hatte ich wirklich das Gefühl, das ist irgendwie ein Restaurant, was auch unabhängig von dem Museum an sich funktioniert, weil es irgendwie total nett aussah. Es kam eine kleine Karte mit aber leckeren Sachen drauf, einer Tageskarte. Und man muss Qualität sich vorstellen, war gut. Genau, man muss sich vorstellen, es war so direkt an der A. Und also das Museum liegt ein vom Fluss. Hintereingang direkt an der A. Das ist so ein Bach, würde ich eher sagen, oder? Naja, ein kleiner schon. Fluss. Das ist schon. Kleiner Fluss. Wo sich Bisamratten tümmeln. Stimmt. Das wäre halt so eine Epidemie hier. Genau. Ja, auf jeden Fall kann ich mir das, okay, jetzt war Winter, aber ich kann mir das voll gut vorstellen, dass dann im Sommer so alle auf der Terrasse sitzen und es so schön kühl ist. Und ich sag mal so, da hat die Terrasse oder die Kupferbar auch eins mit dem Museumbar gemeinsam. Er ist nämlich lauschig. Super lauschig. Ja, schön. Ja. Ja. Genau, aber also das war so das Restaurant, aber also vielleicht nochmal, was entdeckt man denn im Martha, wenn man da reingeht? Also man kommt da erstmal so einfach ins ziemlich große, aber auch lauschig wirkende Foyer, weil da irgendwie ziemlich viel auch mit Holz dann innen drin verbaut wurde. Das fand ich nämlich eben wirklich schön. So ein bisschen wärmer, ja, und so. Weil der Eingang, der wirkte auf mich schon sehr burgenhaft, ja, weil man hat keine Fenster, ihr müsst euch vorstellen, in dieser ganzen Fassade sind keine Öffnungen, glaube ich. Außer eben diese große Glasfassade mit dem großen, mit dem großen Martha Herford. Ja. Genau. Und der Eingang, der ist so trapezförmig oder so, wie nennt man das? Ja, so ein kleiner Vorplatz, über den man läuft, bis man. Genau, das ist so wie so ein Trichter. Das ist so trichterförmig, läuft man auf so einen engen Eingang zu. Und für mich wirkte das so ein bisschen burgig, so ein bisschen festungshaft, ja. Und so. Und deswegen war ich so erleichtert, dass man da reinkommt und es ist so eine warme, kuschelige Wohnzimmer. Hat eigentlich noch so ein Kamin gefehlt, ne? Ja, der genau. Da irgendwie schon am Wurzeln ist. Und dann war so ein schönes Sandspiel. Es war so eine kleine, schöne Ecke eingerichtet für die kleine Martha im Martha. Die kann dann gleich so mit so schön mit Sand malen in so einer beleuchteten Scheibe. Das ist halt sowas finde ich schön, weil das muss nicht sein. Und es ist aber so nett, wir überbrücken so für die kleinen Gäste auch so ein bisschen die Wartezeit, während die Tickets kaufen oder die Mäntel abschließen oder so. Oder auch erstmal zeigen wir, guck mal, hier gibt es spannende Sachen. Also erstmal so dieses Gefühl kriegen, Sand kenne ich, ne, vom Sandkasten. Gibt's hier auch. Ach so, ja, dann fühle ich mich wohl. Also es ist irgendwie, ich habe mich direkt wohlgefühlt, jetzt nicht, weil ich Sand hatte oder so, sondern weil ich irgendwie dachte, das ist nicht so kalt oder ja. So moderne Kunstmuseen können manchmal richtig kalt und manchmal auch beängstigend sein, ja, vom stimmt. Eingang. Das ist da das aber irgendwie nicht der Fall. Vielleicht liegt es auch, wir kommen ja auch gleich noch auf die Ausstellungsräumlichkeiten und so zu sprechen. Also es liegt aber auch innen drin halt auch an der Architektur. Das ist halt weniger, das, was draußen noch sozusagen als burgig wirkt, vielleicht auch aufgrund der Steine oder so, ist halt innen drin, dadurch, dass es halt meistens weiße Wände sind, aber irgendwie trotzdem halt so diese super geschwungenen Formen irgendwie hat und auch die Decken sind sehr, sehr, sehr hoch so, ne? Hat es halt auch irgendwie was, hat es halt auch nicht diesen bedrückenden oder beklemmenden, sagen wir mal, vielleicht Charakter, sondern irgendwie einen offenen. Halt. Aber das finde ich ganz lustig, weil während die Ausstellungsräume, du hast gerade gesagt, die sind sehr, sehr hoch, aber auch so geschwungen, also interessant sind, hast du das, im Eingangsbereich ist das, wenn man mal drauf achtet, eigentlich auch recht hoch, aber durch das Holz wirkt das alles ein bisschen niedriger, heimeliger, als ob da so ein Kaminfeuerchen im Hintergrund vielleicht noch knistern könnte oder so. Also ich fand das irgendwie total gemütlich. Eigentlich hätten wir uns auch die ganze Zeit im Foyer aufhalten können. Ne? Ich fand den Bau wirklich sehr, sehr ansprechend. Ich fand das schon ein Kunstwerk. Also man geht da rein und man hat sich, eigentlich hat sich der Besuch dann schon gelohnt, kann so ein paar Fotos für Instagram machen. Aber das ist so ein Witz irgendwie, ne? Also ich meine, ich war hier vorher noch nicht und ich kannte das Martha halt hauptsächlich wirklich irgendwie von Twitter und von Instagram und so. Und man sieht halt diesen Bau, also nur den Bau von außen, ohne zu wissen, was da drin ist. Und man denkt sich, oh, das muss aber ein cooles Museum sein, wenn die sich so einen verrückten Bau hier vor Ort leisten können. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe sofort, meine Vorstellungskraft hat mir automatisch gesagt, okay, wenn das schon außen so aussieht, dann muss die Ausstellung drin auch irgendwie top-notch sein irgendwie. Ja, und sind deine Erwartungen erfüllt? Jetzt frage ich eigentlich deine Frage, ne? Weil du kommst ja immer an und sagst, was für Erwartungen hatte dir eigentlich dieser Museumskäfer? Ist auch sehr gelobt worden. was hat er denn für Erwartungen? ich hatte die Erwartung, lass mich mal kurz überlegen, also ja klar, moderne Kunst zu sehen, aber also es gibt da ja keine Sonderausstellung, sondern Dauerausstellung, sondern es gibt Sonderausstellungen und wie es unsere gute Tradition ist, oder jedenfalls meine gute Tradition. Ich bereite mich ja eigentlich nie auf Sendungen vor, deswegen wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was mich erwartet. Also ich wusste, es gab irgendwas über Nacht, irgendwas, was mit Licht zu tun hat, und das eigentlich schon alles. Ich habe keine großen Erwartungen, also ich habe Kunsterwartungen gehabt, aber nichts Konkretes, wenn man das so sagen kann. Du warst die Einzige, die schon mal hier war, Martha, oder? Ich war schon mal im Martha. Als ich das erste Mal da war, war ich natürlich auch von dem Bau erstmal sehr beeindruckt. Und dann war ich aber gleichzeitig total beeindruckt, wie die moderne Kunst da vermittelt wurde, weil ich war konkret auch bei einem Vermittlungsformat dabei, wo eben wir auch eine Art Schülerführung vorgeführt bekommen haben. Und da war ich schon sehr beeindruckt, wie cool einfach moderne Kunst da an die Besucher herangetragen wird. Also es ist irgendwie, das ist nicht so, moderne Kunst ist für mich manchmal, du gehst irgendwo rein und du fühlst dich dumm, weil du weißt nicht, warum das jetzt irgendwie wichtig ist, oder du hast halt einfach keinen Zugang. Aber im Martha hatte ich schon von Anfang an irgendwie so das Gefühl, auf irgendeine Art finde ich dann Zugang, weil es ist vielleicht durch diese Wohnzimmer-Eingangsatmosphäre nicht abstoßend, ich werde nicht als jemand, ich fühle mich nicht irgendwie dumm oder ungebildet, wenn ich das eine Kunstwerk nicht gut finde oder so, oder nichts damit anfangen kann, kann ich ja mit das andere was anfangen. Und irgendwie hatte ich auch diesmal das Gefühl, also dass mir moderne Kunst nicht so präsentiert wird auf so einem erhöhten Sockel, so, das musst du jetzt anbeten. Yeah. Ja, das ist wirklich manchmal so. Sondern eher so, hier, guckt euch das an oder guckt euch das eben nicht an und versucht euch daran zu inspirieren. Ja. So hatte ich schon meinen ersten Eindruck. Vielleicht kann man da auch kurz nochmal allgemeiner irgendwie, weil das gerade so passt, zu sagen, was die überhaupt zeigen. Also die haben 6-mal im Jahr eine Sonderausstellung. Und das sind immer, sie gehen immer so vor, dass sie der Ausstellung irgendwie immer ein konkretes, vielleicht auch aktuelles, eine aktuelle Fragestellung unterlegen. Und somit, ne, also auch so eine lange Sicht gesehen, sagen wir mal, wenn man in Herford oder in der Nähe wohnt und dann auch immer wieder die Möglichkeit hat, ins Martha zu fahren, dann kann man sich da wahrscheinlich auch immer Sachen einfach rauspicken, ne? Von Fragestellungen, die man selber auch interessant findet. So. Ich habe sogar auch so verstanden, dass sie auch sozusagen so einen partizipativen Ansatz haben und das auch Leute mit diese Fragestellungen fragen lassen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also sie arbeiten auf jeden Fall, wenn ich das so rausgehört habe, im Haus zumindest wirklich miteinander. Also ich meine, reden wir mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen. In vielen Museen ist es immer noch so, dass es irgendwie eine kleine Gruppe von Leuten gibt oder irgendwie den Oberchef, der halt einfach diktiert, was gemacht wird. So, und dann wird das halt hingesetzt und die anderen Leute im Haus müssen irgendwie damit zurechtkommen und irgendwie arbeiten, was dann meistens, behaupte ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich der Bereich Bildung und oft irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, sowas ist, die dann vermarkten müssen, was die anderen ihnen vorgesetzt haben. Und hier, zumindest ist mein Eindruck, nach dem, was ich jetzt heute erfahren habe, dass es im Master doch ein bisschen anders ist, dass da schon im Vorfeld überlegt wird, was können wir zusammen irgendwie machen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Was ich noch sagen wollte, weil du gerade meintest, man wird da irgendwie so ein bisschen auch abgeholt und nicht irgendwie so einfach hingestellt und so, jetzt guckt ihr hier die Kunst an. Ich finde, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das Geheimnis von so, also, oder ist ein, wäre eine positive Sache, die gerade so moderne Kunstmuseen machen können, die ja oft in diesem White Cube Format arbeiten. Das heißt, du hast irgendwie halt einen großen Kasten und irgendwie weiße Wände und dann hängt, steht, liegt, was auch immer, irgendwas drin, wo man nicht so ganz nahe kommt. Und das Schöne ist ja, wir sind ja jetzt hier nicht, also du kommst hier in einen Raum rein, der erstmal nichts mit diesem White Cube zu tun hat, sondern du kommst erstmal in diese, wie gesagt, diese Lobby mit dem Holz und so weiter. Mhm. Das heißt, du wirst erstmal so runtergebracht, so hier, komm erstmal an, hier, das kennst du, das ist heimelig, das ist gemütlich, bevor es dann weitergeht in den White Cube, weil ich meine, dieses White Cube Format hat natürlich den Vorteil, dass du da einfach gut mit arbeiten kannst, weil es ein offener Raum ist. Es gibt andere moderne Kunstmuseen, da kommst du halt rein, hast das Gefühl, du stehst schon in der Ausstellung in so großen, weißen, leeren Hallen. Ja. Wir haben das angesprochen, zum Beispiel beim Kulturforum in Berlin, da ist es ja auch so. Du hast halt diese riesigen Flächen, die alle so weiß und unansprechend sind. Und das hast du hier eben nicht. Das finde ich ganz cool. Also es lohnt sich total, ein Museum oder vor allem auch ein Kunstmuseum so zu denken wie das Martha. Weil du möchtest ja, dass die Leute was davon haben, dass die Leute da rausgehen und nicht sagen, das ist jetzt mein Steuergeld, was dafür ausgegeben wurde, sondern dass die Leute sagen, ja krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder das hat mir jetzt eine neue Frage mir was gebracht und das finde ich bringt mir jetzt persönlich mehr, obwohl ich mich auch viel mit moderner Kunst und mit zeitgenössischer Kunst irgendwie beschäftigt habe, aber auch trotzdem, wenn ich so an meine Kinder denke, das gibt mir trotzdem viel mehr, als wenn ich da besonders renommierte, teure Künstler sehe, die nur weil sie eben teuer sind, da hängen oder da ausgestellt werden. Also deswegen finde ich diesen Ansatz mit der Fragestellung und mit dem Thema super. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder, das war ja so ein weites Spektrum an Kunstwerken auch, und ich glaube, das machen sie immer so, dass jeder sich da irgendwas rausfindet, was ihn irgendwie anspricht. Ja, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es halt immer diese Themenausstellungen sozusagen auch sind. Ne? Das nicht ist alles diese einen Künstler und das muss ich dann ertragen, so 12 Räume lang. Genau, es ist irgendwie keine Werkschau oder so von irgendjemandem, sondern. Das ist vielleicht wirklich ein Ansatz, den man bei moderner Kunst eher verfolgen sollte. Ich meine, bei so Klassikern wie, ich mache irgendwie eine Van Gogh-Ausstellung, ich mache eine Monet-Ausstellung, bla bla bla. Ich meine, da zieht der Name, weißt du, da kannst du halt einen Künstler nehmen. Machst du das bei moderner Kunst, wo wahrscheinlich die Menge an Leuten schon mal geringer ist, die den Namen kennen. Ich meine, irgendwie so ein Van Gogh-Kalender hat irgendwie 2/3 aller deutschen Haushalte in der Küche hängen gefühlt. Ja, so. Oder Kandinsky. Genau. und das hast du halt bei moderner Kunst natürlich eher deutlich weniger. Und dementsprechend ist es vielleicht da sinnvoller, ein Thema zu nehmen, was die Leute anlockt, viel weniger als der Künstler. Ja. Ich habe auch gerade nochmal ganz kurz überlegt, ob das Martha überhaupt ein Museum ist. Aber ist es eigentlich, ne? Ja. Also, das ist ja nicht nur eine Ausstellungshalle sozusagen, sondern ich gehe nochmal kurz gedanklich irgendwie nochmal zurück vors Museum. Daneben ist halt auch ein Bau, wo sie ihre Sammlung drin haben. Ne? Also die haben auch ein Depot quasi. Also es ist nicht nur so, ne, es ist nicht nur reine Ausstellung, sondern es ist auch die Sammlung dabei. Weiß nicht, Forschung. Ich bleibe jetzt mal bei der noch aktuellen E-Com-Definition von Museum. Forschung ist da wahrscheinlich, Weiß ich nicht. Naja, wenn ich das aber richtig verstanden habe, ich meine, wir haben gar nicht drüber gesprochen, der Name Martha ist ja wohl irgendwie, ich habe das mal gegoogelt, ich hoffe, ich habe es noch im Kopf, ist irgendwie Museum, also M, dann irgendwie Art, so, und dann nochmal irgendwie, glaube ich, sowas wie Richtung Architektur, irgendwie so. Oder da Ambiente? Ambiente und Architektur ist beides genannt worden, zumindest laut Wikipedia an dieser Stelle. Das heißt, irgendwie, sie definieren sich natürlich über das Museum, aber also es sind mehrere Teile, die sich da wiederfinden, was ich irgendwie ganz, ganz cool finde. Ja. Und überhaupt diesen Faktor, dass man dieses Martha, merkt man sich irgendwie Martha hervor, das ist so ein Begriff. Und man da fragt sich immer, wie, was ist das? Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Xing oder Crossing oder Sing. Und ich so, hä? Was heißt das? Was kann es bedeuten? Ja. Und ich gehe nochmal, ich hüpfe jetzt so ein bisschen auch nochmal auf diese Sache von wegen, wie diese Ausstellungen eigentlich gestaltet sind. Also es gibt halt nicht diese große Werkschau von irgendwie einer Künstlerin oder einem Künstler, ne, die dann irgendwie Massen von Leuten irgendwie anzieht, sondern das, und das fand ich jetzt, okay, wir haben jetzt nur diesen, wir nehmen das ja an einem Samstag auf, an einem Samstagnachmittag gesehen, und wir haben halt eine vielleicht repräsentative Sonderausstellung gesehen, die so eine Themenausstellung war, aber trotzdem waren halt relativ viele Leute irgendwie da. Und was ich auch interessant fand, war, dass so alle Alter irgendwie so vertreten waren. Ne? Da gab es halt irgendwie von ganz alten Leuten bis ziemlich viele junge Leute auch. Kinder. Irgendwie und Kinder. Also ja, ne, stimmt, irgendwie Kinder so eine riesengroße Varietät. Varieté. Variety. Diversity. Ja, genau. War da, und das fand ich doch irgendwie ganz cool und überraschend. Also das ist auch nochmal irgendwie so ein, vielleicht einfach irgendwie ein Zeichen dafür, dass das irgendwie auch in Herford und Umgebung sich so, ne, so eingepflanzt ist, das Martha, dass es irgendwie Teil irgendwie dieser Stadt auch ist. Und was hier, glaube ich, auch der Fall ist, ist, dass auch irgendwie einige Leute aus Belgien und aus Holland auch anzieht. Ne? Die Grenze ist jetzt nicht allzu weit. Ja. Also es hat halt auch eine magnetische Wirkung. Aber vielleicht aufgrund des Daches, weil das ist ja aus Metall. Ach so, ja, stimmt. Wenn man so einen Aluhut anhat, zieht es einen an wahrscheinlich. Muss man aufpassen. Alu. Alu. Alu? Kupf, ne? Alu ist doch nicht. Das egal. Einzige, was mir aus dem Physikunterricht im Kopf hängen geblieben ist, ist die magnetischen Grundstoffe. Das ist Eisen, Nickel, Kobalt und deren Legierungen. Aha. Das ist der einzige Satz, den ich noch im Kopf habe aus meinem kompletten Physikunterricht. Du bist so ein schlauer Käfer. Ja, gut, ne? Ja. Metallkäfer. Nicht schlecht. Aber lass uns doch vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, was wir überhaupt von der Ausstellung gesehen haben, weil normalerweise ist es ja uns ja zu eigen, dass wir eigentlich nur darüber sprechen, über Dauerausstellungen, weil wir halt sagen, hey, die könnt ihr euch halt auch immer anschauen, auch wenn der Podcast hier schon 2 Jährchen alt ist. Ja. Das ist in dem Fall natürlich anders, aber das, ihr habt das schon gemerkt, deswegen sprechen wir auch vielleicht so ein bisschen mehr generell über das Museum, das Haus an sich, weil man dann vielleicht eher über die Herangehensweise des Hauses oder des Museums spricht und nicht nur über die spezielle Ausstellung. Aber ja, aber es ist ja auch so, dass 6x6 verschiedene Ausstellungen haben die. Und sie haben ja gesagt, dass sie nicht nur 6 verschiedene Ausstellungen im Jahr haben, die sich von den Kunstwerken unterscheiden, sondern auch das Haus selber unterscheidet sich. Das fand ich super spannend. Also Geary hat es so gebaut, dass du die Innenwände komplett verändern kannst. Du kannst Wände einreißen, wieder aufbauen, verstellen, Türen reinmachen und so. Und viele kommen dann rein und sagen, hör, das sieht ja ganz anders aus. Also es lohnt sich einfach, glaube ich, wirklich mehrmals da. Also das finde ich aber jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Also naja, ich mein, aber für so einen Bau schon. Weil ich meine, so ein paar gerade Stellwände irgendwo einzubauen und die anders farbig zu streichen vielleicht, aber das sind ja alles schiefe Wände gewesen. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass das Haus ja selbst ja schon quasi ein Kunstwerk ist, ja, wo sich für anderen Architekten wahrscheinlich irgendwie die Nackenhaare aufstellen, wenn sie hören, was die reißen bei mir Wände raus und so. Aber das ist da ja irgendwie schon mitgedacht irgendwie. Das finde ich schon, also in der Höhe schon sehr, sehr gut. Da würde ich eher so drüber nachdenken, wie Martha das tut. Also, dass du irgendwie in einer Ausstellungshalle irgendwie Wände neu reinziehst und verschiebst und gestaltest und so, das ist nicht ungewöhnlich, ist wahrscheinlich eher die Herausforderung, das mit diesen geschwungenen Formen des Gebäudes selbst zu machen. So, ja. Aber dadurch verändert sich der Innenraum nochmal viel mehr. Und die mehr sind ja als sehr hoch, ne? Also ja, eben. Extrem hohe. Wobei, wir haben uns ja auch schon sagen lassen, dass das wohl in der Ausstellung, also in der Ausstellung zum Thema Nacht, die wir gesehen haben, jetzt deutlich weniger der Fall war, also diese architektonischen Geschichten, als in anderen Ausstellungen, wo dann wirklich wohl auch Tunnel und Treppen und was weiß ich was gebaut worden sind. Also das ist aber doch das Schöne. Ich meine, da sind wir beim Thema White Cube. Auch in der Form, obwohl das so ein sehr geschwungenes Gebäude ist, lässt das sehr, sehr viele Möglichkeiten zu, da was zu verändern. Genau, wir waren nämlich in der Ausstellung im Licht der Nacht, vom Leben im Halbdunkel. Leider geht jetzt nur noch 4 Tage. Echt? Nicht bis Februar? Nicht bis 9.2.? Oh doch, ja, bis 9.2., du hast recht. Also ihr könnt geht noch ein bisschen. Ja. Fahrt schnell nach Erfurt, weil die ist wirklich, also ich kann mir vorstellen, weil ich war auch von der Ausstellung, die ich damals gesehen habe, total begeistert. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich immer lohnt. Aber wir können ja jetzt mal einfach repräsentativ über dieses im Dunkel der Nacht, im Licht der Nacht. Ja, genau. Im Licht der Nacht besprechen und wir sind ja mit da der sind Führung auch viele, durchgegangen. Ja, wir sind mit der Führung durchgegangen und da sind auch viele Aspekte, die sie, glaube ich, ähnlich haben. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, aber zum Beispiel diese Texte, ja. Ja, genau. Ich war ja so begeistert davon. Unser Spezialthema. So, kommen wir mal zum Punkt jetzt. Genau. Spezial. Rubrik Texte. Also mit Texten, wie ihr ja schon wisst, tue ich mich mega schwer. Ich lese eigentlich gar keine Texte. Das ist mir viel zu anstrengend. Und da hatten sie das Schönste für mich, Texte in leichter Sprache. Aber wirklich Texte, die nur in leichter Sprache waren. Und dann halt auch noch in Englisch. Das heißt, kein Standarddeutsch. Das war super. Leichte Sprache oder einfache Sprache? Leichte Sprache. Du wechselst es immer. Nein, das ist leichte Sprache. Leichte Sprache. Also leichte Sprache ist ja das, wo es wirklich das Regelwerk gibt, wo man die zusammengesetzten, wie im Deutschen super schön gemacht, diese zusammengesetzten Wörter, Feuerwerk und so weiter, mit Bindestrich schreiben muss, wo man immer einen Absatz macht, wo man sehr viel auch strukturiert vom Layout her, damit man es gut lesen kann und wo man einfach auf den Punkt kommt. Und das nervt mich so ganz oft bei den Museumstexten in Standardsprache. Die reden um den heißen Brei herum, die schwabeln, die wollen sich künstlerisch oder super schlau ausdrücken oder wollen zeigen, dass sie da was studiert haben und das soll ich so. Dann bitte merken, dass das schlaue Advokat, Köpfe gemacht haben. Der Advokat vom Standardtext. Weil der einzige Standardtext, den es nämlich gab, sage ich jetzt einfach mal so, in dieser Ausstellung, der war ja ganz am Anfang, ne? Sozusagen der super A-Text. Und hast du den mal gelesen? Der ging nämlich überhaupt nicht, der schlawenzelte gar nicht um den heißen Brei herum, sondern der ging halt auch auf den Punkt. Und der war richtig schön und mit kurzen Sätzen komponiert. Und der war vielleicht in einfacher Sprache. Ich will mal, nein, war der überhaupt nicht. Und ich will damit nur sagen, es ist halt immer eine Frage, wie man so einen Text schreibt. Ne? Also es ist halt so ein doofer Allgemeinplatz, aber also, ne? Also, hast du recht, aber ich denke immer mal. Mach mir den Standardtext nicht madig. Ich mach dir den Standardtext insofern madig, weil ich finde, es ist an der Zeit, dass es klar wird, dass wir gerade Museen, also es sind ja in allen Institutionen überall Texte. Ja? Die Welt besteht ja nur aus Texten, wenn du dich mal umguckst. Und wenn jemand nicht schnell lesen kann, da guck mich gerade um. Der ist schon wieder einer. Achtung. Kommt da um die Ecke. Und lauert die nachts auf. Wenn jemand nicht wahnsinnig schnell lesen kann, sitzt der an so einem Text, wie du sagst, der ist super toll geschrieben und so, der Standardtext, steht der da mindestens 10 Minuten. Und dann ist der fertig, wenn er den zweiten Text gelesen hat, dann kann er aus der Ausstellung wieder rausgehen. Ja, Moment, aber da kann ich dir schon wieder ein Gegenbeispiel nennen. Lass mal kurz bei eurem Text bleiben. Also das müssen wir jetzt mal ausdiskutieren. Nein, Quatsch. Also es gab auch einen in leichter Sprache, der hat 2 ganze Absätze gebraucht, um einen Sachverhalt zu klären, der in dem Standardtext, okay, das war jetzt der englische Text, genau, das müssen wir gleich nochmal sagen, wie das jetzt strukturiert war, nur 2 Sätze lang war. Also der einfach viel, viel mehr Platz und viel mehr Zeit zum Lesen gebraucht hat, als es irgendwie in dem Standardtext der Fall gewesen ist. Das ist nicht immer so alles so klar. Das heißt, gut, ja. Das heißt ja nicht, dass wenn man in, was war es jetzt, leichter Sprache, wenn ich da was schreibe, dass das dann automatisch kürzer wird, sondern es wenn ich Schwierigkeiten habe, damit die Inhalte in einem Satz zu verstehen, selbst wenn der Satz kurz ist und vielleicht auch verständlich geschrieben, dann kann es sein, dass ich länger dazu brauche, ihn zu erklären, aber dafür verstehe ich es dann wenigstens. Genau, dafür versteht es dann auch jeder. Ja. Und das finde ich so wichtig. Wir sagen immer, wir wollen die Leute ins Museum holen, wir wollen, dass sie sich wohlfühlen, wir wollen, dass sie hier nicht eben den Hammer vor den Kopf kriegen und denken, ach, du verstehst das eh nicht, du bist so doof. Und dann ist so ein Schritt, so eine schöne Willkommensgeste, so, also, jeder darf hier alles verstehen. Also, finde ich so schön. Ja, klar. Finde ich auch super, bin ich voll d'accord mit. Vielleicht können wir kurz sagen, wie jetzt diese Sonderausstellung textlich überhaupt gestaffelt war. Vielleicht ist es irgendwie auch in anderen Sonderausstellungen so. Also man hat im Super Art-Text ganz am Anfang hat man den Standardtext, dann hat man einfache leichte Sprache. Mein Gott, da komme ich wahrscheinlich bis zum Ende der Episode nicht so ran mit. Und dann hatte man den Englischen. Ne? Und dann hatte man in allen weiteren Texten die leichte Sprache. Richtig. Und den englischen Text. Ja. So. Und der Standard deutsche Text, den gab es nicht. Und das finde ich gut, dass die leichte Sprache halt da, dass sie da einen Ort irgendwie hat, dass die da fest integriert ist und so. Aber wieso muss man denn dann den Standardtext da irgendwie wegwerfen? Ja, weil sonst so zu viel Text ist. Das ist ja noch mehr Text. Da hast du einen ganzen Ausstellungsraum nur mit Text. Nee, wieso denn? Die waren doch alle gar nicht lang. Also wirklich. Außerdem, ich habe noch eine andere Sache, ist mir noch aufgefallen. Diese Texte in leichter Sprache, die wirken manchmal wie Gedichte. Und die bringen das so. Halt, jetzt so, überromantisierst du das doch, aber ein bisschen. Das ist, wenn du das liest, hat du hast. Einen Stift? Du hast wirklich, manchmal hast du sogar einen Mehrwert davon, weil, was willst du jetzt machen? Ich wollte mir Notizen machen. Ja. Für nach dem Podcast der Pre-Show. Nein, lassen wir das. Ich fand's toll. Yeah. Und, ich fand's auch toll, aber mir hat der Standardtext gefehlt. Ich habe mich gewundert. Den kannst du, hier hast du dann, wo hast du, ach, habe ich vergessen. Das kannst du im Katalog nachlesen. Ich habe mich gewundert, warum eigentlich der englische Text nicht in einfachem Englischen war. Vielleicht gibt's das im Englischen nicht. Nee, wahrscheinlich ist Englisch so eine simple Sprache. Simple English. In American English vielleicht. Es gibt eine Wikipedia-Version. Nein, die leichte Sprache Englisch ist American English. Was? Genau. Alles, was nicht Shakespeare ist, ist easy. Genau. So, simple. Ja, also das würde mich mal interessieren, warum sie da den Standardtext aussparen. Es gibt ja auch eine Audiospur, glaube ich, einen Audioguide. Ach, diesmal haben wir ja gar nicht Audioguide. Wir hatten keinen Audioguide. Ich meine, sonst wären wir da. Alle HörerInnen jetzt vollkommen enttäuscht. Zum ersten Mal wird nicht das Thema Audioguide reingetreten. Jetzt schaltet ihr alle ab. Langweilig. So, es ist jetzt die Zeit für euch abzuschalten. Ja, genau. Nee, aber die Geräuschkulisse, vielleicht ist das eine gute Übergeleitung. Ja, die Geräuschkulisse. Erstes, was mir aufgefallen ist. Geräuschkulisse. Man kommt rein und man denkt, also ich war in so einer Kakophonie drin. Es war so, aus einer Ecke kam so Opa, aus der anderen Ecke. Aus der anderen Ecke kam irgendwie Techno. Für mich war es ehrlich gesagt manchmal Techno, ein bisschen. Techno, wo hast du denn Techno gehört? Naja, dieser, wir waren doch in dieser einen Nische. Ja, aber da waren nicht, immer so reinkam. Nischen. Da waren immer so, wie nennt man das? Na, so ein abgetrennter, genau, so ein abgetrennter Bereich. Ja. Hinterzimmer, separé. Ja, separé. Genau, ja, das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Und am Anfang dachte ich so, irgendwie auch so ganz cool, weil das so ein bisschen so jahrmarktmäßig irgendwie war, wie in so einer Markthalle. Ne? Stimmt. Nur, dass die Marktschreie halt gefehlt haben. Aber hinterher fand ich es dann doch auch ein bisschen, also es ist halt einfach aufgrund, weiß ich nicht, der Höhe, der Decke, ne, ist es irgendwie sehr hallig, ist es, ja, ist ein bisschen hallig, aber es hellhörig einfach. Es ist Kakophonie, man trifft schon ganz gut. Man hört halt die anderen Gruppen, wenn eine andere Führung da ist, ist einfach aber hellhörig, weil es auch gar nicht so groß ist im Grunde. Nah beieinander. Es geht schon, ich fand, es war genug Platz zum Rumlaufen, aber es war eine super angenehme Größe. Ja. Yeah. Also ihr müsst euch vorstellen, sonst bin ich ja immer total erschlagen, wenn ich so durch so große Museen gehe. Obwohl, es war ja kein großes Museum. Das war wieder eine richtig super angenehme Größe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich auch platzig, um die Objekte drumherum zu bewegen. Es war nicht zu viel. Es gab Themeneinheiten. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich finde das spannend, wie man im Museum mitdenken muss, wie der Raum genutzt wird. Also ich meine, wir waren am Anfang, das machen wir sonst eigentlich auch nicht, waren wir mit einer Führung unterwegs. Da waren wir vielleicht so, weiß nicht, 10 Leute oder sowas, ja. Und das ging ganz gut, da hatten wir auch Platz. Aber du hast schon gemerkt, wenn die, also wir hatten eine Guide, die uns da ein bisschen was erzählt hat. Da musst du schon gucken, wo du dich hinstellst, und es hat teilweise echt halt laut, weil die Räume auch so hoch sind, dass es echt halt, dass es echt nicht so einfach war. Und dann hast du plötzlich noch eine zweite Gruppe gehabt, die unterwegs war. Dann hat es irgendwo halt so, dann hast du irgendwo so ein Separé gehabt, wo irgendeine Videoinstallation drin war, wo du nur den Bass nach draußen gehört hast, die Musik aber nicht wirklich und so. Und das war dann schon schwierig. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was bei vielen Ausstellungen nicht mit bedacht wird, gerade Sonderausstellungen, dass einfach viele Gruppen drin sind und diese Ausstellungen oft nicht für Gruppen geeignet sind. Ich habe schon selbst in diversen Ausstellungen gearbeitet, wo wir uns wirklich durchgeschoben haben, und standen die Gruppen quasi Schlange drin. Also von Bild zu Bild. Das war es jetzt hier nicht, aber da denkt man sich so, man baut so ein cooles Museumsgebäude, super hoch und schick gemacht. Aber an den Klang denkt man in dem Moment halt irgendwie nicht. Und das finde ich irgendwie, ist, glaube ich, was man in Zukunft bei so Museumsgebäuden echt öfter mitdenken muss. Ja. Zu zweit ging es dann, oder zu dritt, wie wir unterwegs waren. Brauchen da haben wir uns gut unterhalten. Wir brauchen so eine stille Stunde, wie in Australien war das, in den Supermärkten, ne? So eine Stunde, wo immer die Geräuschkulisse runtergefahren wird, das Licht runtergefahren wird. Was? In Australien machen nicht? Die sowas? Nee. Stille Stunde? So eine Supermarktkette oder was? So eine Supermarktkette, die hat das für besonders sensible Personen eben eingerichtet, genau. Die heißt Stille Stunde. Ja, oder das wird so, wird jetzt so, okay. Genau, nennen wir jetzt mal so. Haben die so. Lustigerweise wird das auch besonders gut angenommen, also von allen möglichen Leuten, die einfach auch so ein bisschen eben nicht so einen Trubel haben wollen, wo dann auch mal so Musik im Hintergrund, Werbeanzeigen, geblinkt und so. Ja, wir waren jetzt auch am Samstag da, ne? Wenn ich würde, glaube ich, dann bei sowas eher so unter der Woche hingehen, weil dann bin ich da möglicherweise relativ alleine, und dann habe ich zwar immer noch diese Geräuschkulisse von den Installationen, von den Audio- und Videoinstallationen, aber dann habe ich nicht so den Rest. Das war wirklich, mir war es manchmal ein bisschen, aber ich meine, so laut. Das, ganz kurz noch, das Problem ist ja nicht, dass da irgendwie super die barbaren Horden irgendwie durchgepilgert werden. Das war ja gar nicht der Fall. Es waren schon einige Leute. Also es waren ja schon einige Leute da, aber nicht zu viele, aber eben durch die, rein durch die Architektur gibt es halt eben diesen Hall-Effekt. Und das ist halt einfach ein bisschen schwierig bei aller Schönheit, die das Gebäude irgendwie hat. Ja gut, den kann man wahrscheinlich auch innenarchitektonisch wahrscheinlich auch ein bisschen, also ne, die kann man ja auch irgendwie unterdrücken, wenn man will. Aber wenn man halt, ist halt immer so die Frage, ob du da jetzt, du kannst es halt alles irgendwie ausbauen als wie ein Aufnahmestudio mit Bassfallen und hast du nicht gesehen. Aber dann. Ups, da ist der Bass gefallen. aber dann hat es halt nicht mehr diese, sagen wir mal, diese Wirkmächtigkeit, diesen Rieseneindruck von dieser großen Halle mit diesen geschwungenen. Das ist so. Ja, die ganze Decke wird einfach abgehängt auf schöne 2,10 Meter. Ja, genau. Ja, gut, könnte man machen. Ne? Aber das ist halt auch ist was man nachdenken muss. Aber wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz über die Ausstellung selbst reden? die ließ mich jedenfalls so ein bisschen, oder war ja auch dafür gedacht, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, darüber nachdenken, was denn eigentlich die Nacht und Licht für mich bedeutet oder generell für jemanden bedeutet. So, ne? Und da hatten sie viele verschiedene Themen in unterschiedlichen Räumen, zum Beispiel Thema Lichtverschmutzung hatten sie zum Beispiel, oder die 24-Stunden-Gesellschaft oder Maskerade hieß ein anderes Thema. Und ich fand das gerade, also es hat auch du willst nicht Führerin sagen, ne? Die Führerin sehr gut beschrieben, also irgendwie fand ich sehr gut gemacht. Mir hat das irgendwie sehr gut gefallen. Auch mir ist gerade halt auch irgendwie sozusagen ihre Einführung so im Hinterkopf geblieben, dass so die Dunkelheit und die Nacht irgendwie immer auch was Rätselhaftes, wenn nicht gar Gefährliches, dass das da so für einen mitschwingt. Und das ist ja auch dann in vielen ganz unterschiedlichen Kunstwerken aufgenommen worden, sowohl in fotografischen Kunstwerken, in Installationen, in Gemälden natürlich viel. Also die haben da so ein ganzes Potpourri an Kunstarten, Exponaten gezeigt. So. Und das fand ich halt gut, weil das super abwechslungsreich dadurch war. Das war nicht nur einfach irgendwie so Schema F und hier ist das Gemälde von Schnarch, sondern. Ja, und es war, die ganze Ausstellung war dadurch auch ein Kunstwerk, weil wenn du so eine Einzelausstellung hast von jemanden, hast du ja relativ ähnliche Dinge, die sich vielleicht auch aufeinander beziehen. Hast du aber so unterschiedliche Arten von Kunstwerken, die aus unterschiedlichen Zeiten auch kommen. Es waren ja auch Gemälde aus der modernen, ne? Ja. Delaunay und so war dabei. Die hatten aufeinander Bezug auf einmal genommen, obwohl die ja nichts miteinander zu tun hatten, auch irgendwie zeitlich nicht, geografisch nicht und so. Und dadurch haben die Kunstwerke wieder miteinander irgendwie so kommuniziert und hatten gut sich gut kuratiert, könnte man sagen. Ja, ist einfach super gut kuratiert, ja, wirklich. Ja. Weil ich fand das ganz spannend, weil ich habe vor, lass mich lügen, 2 Jahren oder so, es gab es, glaube ich, im Museum für Kommunikation in Berlin, habe ich das gesehen, gab es auch eine Ausstellung, hieß auch Die Nacht. Also da ging es, gleiches Thema, ein bisschen anderer Ansatz, eben eher aus so einem Kommunikationsansatz, ne, raus. Also was machen die Leute eigentlich nachts und was passiert da? Da ging es auch um Arbeit, dass die sich ausdehnen. Das ging natürlich in Berlin, dann ging es ja auch so ein bisschen um Clubszene und so Geschichten. Ja. Das fand ich ganz cool, aber jetzt so die Nacht aus so einer, fand ich ganz cool, das aus so einer künstlerischen Perspektive nochmal anzuschauen, ohne dass da dann irgendwie hier gleich das Nachtcafé hängen muss von Van Gogh, so irgendwie das fand ich irgendwie ganz gut. Es war nicht so klischeehaft, so ich zeige halt Bilder, die irgendwie nachts halt sind, sondern dann Dinge dabei, wo man denkt, hä, was hat das mit Nacht genau zu tun, das sondern es waren auch Künstler dabei, die Nacht als Stilmittel quasi benutzen oder als Arbeitsmittel. Ja. Faszinierend. Aber lass mich gerade dieses klischeehafte Nachtbild nochmal kurz aufgreifen, weil ich fand das irgendwie toll, dass ich irgendwie 1000 Kilometer nach Herford gefahren bin, um da in ein Museum zu gehen, um mir in dem Museum ein relativ kleines Gemälde anzuschauen von Martin Kippenberger, was dann wiederum die Nacht über Berlin zeigt, mit so einem, ich weiß gar nicht, wie es Gemälde hieß, es war dann irgendwie, anstatt des Mondes gab es ein Apothekenzeichen, was irgendwie auf seinen Drogenkonsum zurückzuführen, keine Ahnung, auf jeden Fall, so ne, ich fahre von Berlin weg, um mir Berlin anzuschauen, das fand ich irgendwie so ganz, ganz gut. Und was mir auch noch eingefallen ist, also was, wo ich auch wieder Schwierigkeiten hatte, und das ist bei mir in Kunstmuseen total oft der Fall, dass ich immer ich denke mir manchmal, kann ich da jetzt hingehen, darf ich das anfassen? Weil viele Kunstwerke sind halt einfach ursprünglich auch mal dafür gedacht, oder das denke ich zumindest dann immer, gedacht gewesen, dass man da irgendwie mit interagiert, dass man da irgendwie was, ne, keine Ahnung, da gab es so eine Installation mit so einem Okular, mit so einem Objektiv und so einer schwarzen Glühbirne irgendwie, und man konnte irgendwie was, das war in so einem Kasten drin, in so einem Plexiglaskasten, und man konnte irgendwie, da gab es so einen kupfernen Stab, da sind wir wieder beim Kupfer, und der ging aus dieser Vitrine heraus, und das war auch so magnetisch, meine Hand. Ich wollte da irgendwie immer hin, und das war irgendwie so ein Mechanismus, und man konnte da wahrscheinlich mit diesem Stab irgendwie was an diesem Objektiv verdrehen, so. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich irgendwie die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, man darf hier nichts anfassen. So, wisst ihr? Also damit hatte ich bei ganz vielen Kunstwerken mein Problem, dass ich irgendwie immer so hin und her an- und ausgezogen wurde. Ja, es hat lange gedauert, bis wir Jörg dieses Dinge dauernd anfassen müssen, abtrainiert hat. Ja, oder auch bei dieser anderen Installation. Da hatten die so eine große, riesig große Tankstelle oder dieses Tankstellen, diese Vordächer über das, den Zapfsäulen. Das fand ich ja toll, das hat mir gut gefallen. Hingebaut. Und dann fuhren dann automatisch so kleine Roboter durch so die Gegend. So Poller. Nee, es waren so Poller. Ja, genau. Ja. Genau. Blinklichter. Das waren Poller eigentlich. Poller, die fuhren da so durch die Gegend. Und die bouncen immer so gegen die Füße und so, und dann so, was will man doch einfach anfassen? Und dann ja, da hatte sie aber gesagt, die sind so empfindlich. Ja. Also ich glaube, ganz oft sind so Sachen von den Künstlern auch gemacht, damit man mit diesen kleinen Pollern irgendwie so in Berührung kommt auch, und dann ist einfach der... Ja, aber wieso darf ich sie da nicht anfassen? Ja, aber ich glaube, ist das dann einfach zu... Keine Ahnung. Also das ist mir an mir nochmal aufgefallen. Ich habe oft gedacht, darf ich jetzt nicht? Und das war so ein bisschen so Frustrationspotenzial. Ich frag mich ja, ob das so ein Ding ist, was wirklich viele Leute von moderner Kunst abschreckt. Die haben Angst, dass sie falsch benutzen. Also ich meine, was du so an so einem Bild, egal ob gemalt oder Fotografie, was auch immer, da weiß man direkt, es hängt an der Wand, okay, das gucke ich mir an, geh weg. Ja. Aber bei diesen anderen Sachen, ich meine, ich erinnere mich noch, ich war mal im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, da gibt es den Block Beuys, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja. Und man geht eben rein in diesen Block und das war kurz nach der Wiedereröffnung. Und ich komme da rein und guckst du nach links und rechts und da liegen halt so riesige Pappen und Kram auf dem Boden. Und ich war schon am Rumdrehen, dachte, okay, die sind noch im Bau hier, die sind noch nicht fertig. Und dann ist mir aufgefallen, nee, du Trottel, das ist halt irgendwie Beuys hier. Das gehört so. Und dann bin ich da durch und dabei war auch der Moment, wo ich dachte, ah nee, das ist noch nicht für mich, das kann ich nicht oder im Zweifelsfall wäre ich auch über so eine Pappe drüber gelaufen, weil ich gedacht hätte, das ist halt irgendwie nur Baustellenpappe. Ja. Aber man Angst, das falsch zu benutzen. Oder da gab es so eine andere Installation, ich weiß nicht mehr in welchem Raum, da standen so ganz viele so Stöckelschuhe auf dem Boden. Ja, ne? Das fand ich auch toll. Also so pärchenweise standen die da, ne? So die einfach mal in so anlackiert, angemalt auf den Sohlen. Und ein Stöckelschuh war so umgefallen. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit den Drang, scheiße, den muss ich doch jetzt auch mal aufstellen. Der muss doch auch da wieder so schön stehen, weißt du, um wieder so eine Ordnung herzustellen, ne? Und ich frage mich halt dann auch, ob dann Kinder vielleicht dann so in die Stöckelschuhe, weißt ja, du, so wie so in Mamas Schuhen rumlaufen und sowas, ja, die haben da ja nicht so. Die Frage ist das gut oder ist das schlecht halt irgendwie, ne? Auf der einen Seite denkt man, also es hält einen da ein bisschen davon ab, weil man denkt sich, da will ich gar nicht zu nah rangehen, am Ende mache ich was kaputt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht, sollte man es genau benutzen? Vielleicht ist das genau die Intention, aber man weiß es nicht. Das macht einen verrückt. Ja gut, aber das macht nicht so viel Spaß, wenn man ständig da irgendwie mit konfrontiert ist. Du wünschst dir klare Angaben. Hier darfst du was machen, hier darfst du nichts machen. Ja, das ist aber auch irgendwie Banane. Eben, das ist auch blöd. Dann sind da überall nur noch Schilder. Ja. Banane. Was? Banane. Haben wir auch drüber diskutiert. Ja. An einer Wand hing ein Pelzmantel mit so einem schwarzen Ducktape da irgendwie festgemacht an der Wand. Und dann Martha und ich mussten direkt an diese Bananenaktion denken. Ja, ich habe den Namen des Künstlers vergessen, der diese diese Banane da an die Wand geklebt hat und dann hing die da. Und die hieß, glaube ich, irgendwie der hungernde Künstler. Ja, und irgendwie ein paar Tage, nachdem die da hing, das war ein riesen Ding, das überhaupt was gemacht hat. Ein paar Tage später kam irgendwie so ein Aktionskünstler an, nimmt die Banane ab und isst sie halt auf. Aber und war die war dann, schon verkauft, glaube ich. Aber die Banane war schon verkauft. Aber war die da, also war die noch genießbar? Ne, die war schon so ein bisschen braunmatschig. Also ich hätte sie nicht mehr gegessen. Okay. Ja, war keine braune Banane. Das ist Kunst, wenn man noch braune Bananen hat, dann ist das Kunst. Ja. Wenn sie gelb ist, kann das jeder. Nee, aber das, wie gesagt, da hing auch so ein Mantel auch irgendwie so genauso an die Wand geklebt da und man dachte sich so, okay, was passiert, wenn ich den jetzt einfach anziehe? Bin ich dann auch Kunst? Ja, gut, aber da war. Achso, ja, okay. So, aber so ist es auch bei den Schuhen, weißt du? Diese Schuhe stehen da. Und ist es vielleicht der Sinn? Es gab den Pelzmantel, es gab die Schuhe? Vielleicht sollte man das miteinander kombinieren. Gab es auch irgendwo einen Hut? Nee, keine Ahnung. Nee, aber es gab echt schöne, es gab wirklich inspirierende Kunstwerke. Das allererste fand ich schon sehr, sehr schön. Das war so eine Lithografie war das. Von so schwarzer Hintergrund, muss man sich vorstellen. Und dann so ganz grafisch weiße Linien gezeichnet, aber halt nicht eine Linie und dann war es das, sondern immer wieder zurück mit der Linie und wieder vor und wieder zurück mit der Linie. Und ganz grafisch so eine Art, wie so eine Spirale, eine rechteckige Spirale, genau. Und dann stand da drunter, has the day invaded the night or has the night invaded the day? Und das fand ich so eine schöne Eingangsfrage, weil das war da so richtig so, so, und jetzt hast du gleich so was Philosophisches. Also es hatte so gleich was Philosophisches an sich und auch gleich so den Anspruch hier, wir wollen euch jetzt nichts, wir wollen euch keine Ausrufezeichen darstellen, sondern wir wollen euch Fragen stellen. Und das fand ich wirklich ein schöner Ansatz. Aber das ist wirklich mir auch hängen geblieben. Das fand ich sehr faszinierend. Die Frage eben, was ist zuerst da, Nacht oder Tag? Und das allein dadurch auszudrücken, ob ich mit einer schwarzen oder mit einer weißen Leinwand arbeite oder stimmt, Hintergrund. Die andere Künstlerin das hat kommt, das auch, kommt ja. immer mal wieder dann vor. Oder eine Künstlerin, die irgendwie dann auch quasi eine Stadt bei Nacht irgendwie gemalt hat von so einem Hügel und eben auch mit Nacht. Den hellen Farben quasi auf dunklem. Das fand ich, also das ist mir echt hängen geblieben, das fand ich cool. Ja. Ja, das war schon ganz gut, ne? Was sollen wir noch mehr über Kunst reden? Sollen wir noch mehr über Kunst reden? Wir können auch noch über den Shop reden. Der Shop. Der Shop. Der Shop. Aber der Shop. Da haben wir auch das Rider. Da gab es einen Rider in so einem leeren, es war so ein leerer Süßigkeitenautomat. Und da war neben der Tankstelle. Ein Rider neben der Tankstelle, ja. Das war schon ein Highlight, oder? Das Rider im Automaten. Natürlich. Ey, ich kann mich voll erinnern. Hast du Hunger? Es gab, irgendwann gab es ja keine Rider mehr, dann gab es ja nur noch Tricks. Und dann sind wir nach Finnland gefahren mit meiner Freundin, also mit meinen Eltern, und dann gab es da Rider. Ja. Und wir haben uns so gefreut, so cool. Ich meine, es schmeckt genau gleich, aber es ist irgendwie viel cooler. Ja, ist das so, oder? Ja, klar. Martha ist halt auch nur ein Kind. Oh Mann, ey. Der Konsumgesellschaft. Nein, ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre. Legen fest, ihr seid alle super alt. Alles klar. Nein, aber um mal so ein bisschen nochmal die Ausstellung so ein bisschen zusammenzufassen. Also für mich persönlich jetzt sonst noch kein Fazit auf das gesamte Museum, aber ja, bitte. Ich fand die Ausstellung insofern, die hat mich tatsächlich gut abgeholt und ich fand, Jörg hat es schon gesagt, es ist einfach schick kuratiert gewesen irgendwie. Es hat alles gut zusammengepasst, von allem ein bisschen was dabei, unterschiedlichste Arten. Auch manche Sachen, an denen ich vorbei bin und habe gedacht, nee, it's not for me. it's not for me, aber das heißt ja nichts. Aber es waren auch ganz viele Sachen, aber ich dachte, ey, das ist ziemlich cool und auch sehr Instagram-tauglich. Das ja, Matthias hat wieder Selfies ohne Ende geschossen. Nee, da waren auch zum Teil echt verstörende Sachen. Also ich bin ja so ein zartes Pflänzchen. Und von manchen Sachen kann ich, glaube ich, Albträume bekommen. Vielleicht war das auch die Intention, weil es ging ja um nachts und gefährlich in der Nacht und so. Und da war so eine Installation, müsst ihr euch vorstellen, hinter so einer Glastür, die gehört aber schon zur Installation, diese Glastür, war eine andere Tür. Und die war so ganz viel mit Ketten, so wie so eine Kellertür, ne? Ja. Die war so ganz viel mit Ketten umschlossen, das Schloss nochmal, Metalltür mit Ketten umschlossen. Und du standst davor und an dieser Tür hat es gerappelt, so von innen. In der Geisterbahn. In der Geisterbahn? Ja, da gibt es auch immer so Türen, die so wackeln. Oh, ich gehe ja nicht in die Geisterbahn. Auf jeden Fall. Du warst noch nicht in einer richtig guten Geisterbahn. Nee, ich gehe immer nur in die richtig schlechten, weil da sehe ich immer wieder. Das meinte ich mit geilen, weil also die aus den 80ern. Ja, genau. Ja. Und da hat dann die Frau, die uns durch das Museum geführt hat, durch die Ausstellung geführt hat, hat es dann gleich den Titel verraten. Dann hat es nicht mehr so viel Angst hatte ich. Wie hieß das irgendwie so? Die Wiedererweckung der alten Meister. Und ich hatte mir aber natürlich irgendwie ganz gruselige Szenen vorgestellt, die ich jetzt nicht wieder sagen will, aber das war irgendwie, ich weiß nicht. Das ist schon, ich denke dann immer so, ist es gut, sowas Verstörendes auch zu haben? Und denke dann immer so, ja, man muss sein, auch dieser komische Wolfsmensch da, ja. Den fand ich so ekelhaft, ich konnte gar nicht hingucken. Und dann denke ich wieder so, muss ich vielleicht über meinen eigenen Schatten springen? Bin ich vielleicht blöd, weil ich das nicht mehr angucken kann? Ja, keine Ahnung. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn mich Sachen abstoßen. Dann macht's was mit einem, ne? Ja, habt ihr recht, das ist schon gut, ja. Aber es ist, ich frage mich dann immer ab, also das waren jetzt wahrscheinlich harmlose Beispiele, es gibt ja noch viel abstoßendere Kunst, also ab wann man so eine Grenze überschreitet. Ja. So. Und du hast halt das muss Grenzen. Man halt, ja, man muss halt immer Grenzen überschreiten. Grenzen überschreiten. Mhm. Das ist doch das Stichwort. Wollen wir über einen Shop reden? Du bist so ein Kapitalist. Konsumist. Ich überschreite die Grenzen meines eigenen Kontos. Nein, wir müssen nicht über Shop reden. Ich fand den aber ganz gut. Doch, der war gut. Die haben da Schallplatten verkauft. Ja, ja das fand ich super. Auch der Shop ist sehr gut kuratiert. Die Hälfte hat mich abgestoßen. Die andere wollte ich mitnehmen. Nee, also es waren tatsächlich echt nette Sachen dabei. Natürlich aber auch schön wieder zu sehen, okay, die haben eine Sonderausstellung. Natürlich gibt es Artikel, die sich so ein bisschen um diese Sonderausstellung drumherum gruppieren, wo ich denke, das Ding ist ja, mir geht es ganz oft so, wenn ich aus einer Sonderausstellung rauskomme, bin ich in so einer gewissen Stimmung. Dann finde ich plötzlich alles geil, was ich da gesehen habe und will das alles haben. Ja. Und dann muss ich mir sagen, nein, das ist nur, weil du gerade so euphorisch bist, weil das Thema dich plötzlich so catcht. Ja. Zwei Tage später denke ich mir, die Nacht, mir doch wurscht. Aber in dem Moment will ich das alles haben. Ich hatte da auch kurzzeitig deine Kreditkarte eingezogen. damit du dir ja nichts kaufen konntest. Das ist ja nett. Ja, aber der Shop, der war jetzt, also es war, war halt von einem modernen Museum. Ich habe mir dabei ein bisschen gedacht, moderne Museen mit moderner und zeitgenössischer Kunst, die haben, auch wenn da jetzt so eine heterogene Besucher und Besucherinnen drin waren, ja, also dass das so eigentlich eine heterogene Gruppe war, auch trotzdem haben sie ja doch eine ganz bestimmte Zielgruppe. Also es ist jetzt nicht so wie der Zoo oder so, wo alle hingehen und alle sozialen Schichten und du die den Vater, der sein Kind vor dir so richtig so eine Ohrfeige gibt, hast und so. Ja. Was für Zoos gehst du? Brutale Zoos. Neuköllner Zoo. Da war ich wirklich sehr sprachlos. Als ich Krefeld. Oh nein. Ich war am offenen Krefeld. Naja, auf jeden Fall habe ich dann doch den Eindruck, dass es trotzdem so das bildungsbürgerliche Publikum ist. Ja, ist ein bisschen azifazi. Also es ist schon... Ja, und da frage ich mich, was können dann Kunstmuseen machen? Dass sie ja, weil es ist doch, also es ist ja schon... Ich finde, es sollte schon ein Ort sein, wo alle sich hintrauen, wo alle auch irgendwie Interesse finden könnten. Also, keine Ahnung, vielleicht, also erstmal, also nach dem Besuch an diesem einen Samstag, also heute sozusagen, würde ich auch sagen, okay, die Leute, die wir da getroffen haben, das waren alles so kunstinteressierte Menschen. Oder Bild, wie sagt man immer? Bildungsbürger. So, Bildungsbürger, genau. Aber, also, wer weiß, was das Martha noch irgendwie auch an Angeboten irgendwie breit hält, ja, ne, um klar. Halt auch noch andere Leute irgendwie anzuziehen. Ja, und hier, Disco. Was hast du herausgefunden? Disco bist du? Ach so, hier, der Kollege, wie heißt er denn? Lars Eidinger. Lars Eidinger, hier. Ja. Disco Lars Eidinger macht hier Disco im Martha. Genau, ja, sie haben halt auch Veranstaltungen. Ja, ne, das die halt auch aber, andere. Apropos Leute irgendwie abholen, das Martha macht aber auch so Outreach-Geschichten, haben sie erzählt. Gehen in irgendwelche, was, Altenheim oder was das war? Pflegeeinrichtung, nee, irgendwie so. Krankenhaus. Ja, genau. Genau, gehen da hin, bringen Kunstwerke mit, wenn ihr die VG-Bildkunst keinen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn es ein Haus gibt, in dem alle Leute aus allen Schichten irgendwie vertreten sind, dann ist es das Krankenhaus. Ja, das stimmt. Ja. Also vielleicht ist da kein Anknüpfungspunkt wieder. Nee, das finde ich eben auch einen spannenden Aspekt. Was können eben durch Outreach-Museen machen? Und auch, so hatte ich es eben verstanden, dass irgendwie diese Fragestellung auch von außerhalb noch in Gruppen gestellt werden. Also dass diese Partizipation nicht nur innerhalb des Museums ist, von den Abteilungen, sondern auch außerhalb. Aber vielleicht stimmt das nicht. Aber das wünsche ich mir irgendwie auch. Also irgendwie hier, um mal wieder Nina Simon zu zelebrieren, die eben im Santa Cruz Art History and Art Museum hat, die eben ganz viel diese Partizipation der Bevölkerung, die da lebt, reingebracht und hat dadurch auch eine Akzeptanz dieses Ortes natürlich hat sie herbeigeführt, aber auch, dass die Leute sich da einfach wohlfühlen. Dass die einfach da hingehen und da ihren Abend verbringen oder ihren Nachmittag. Und das wünsche ich mir so ein bisschen. Das habe ich, in Herford kann ich mir das im Sommer so ein bisschen vorstellen, mit dieser an der A und so mit der Terrasse, das kann ich mir da sehr gut vorstellen. Und leider irgendwie, vielleicht ist das aber auch diese große Straße, die da vorläuft, also dieser Eingangsbereich, der wirkte jetzt hier im Winter sehr, sehr so Vorplatz, meinst du? Vorplatz, ja, so sehr bisschen frostig. Frostig, ja, aber das, ich glaube, es liegt auch wirklich ein bisschen an der Straße, weil das ist so ein, das fand ich echt ein bisschen schade an Herford, dass die diese riesigen Straßen, dass die da so reinschneiden und man kann nicht einfach mal hin und her gehen. Ich sag mal so, autogerechte Stadt. Liebe Gemeindeverwaltung Herford, mach da mal schöne Fußgängerzonen und Fahrradwege. Ja, also an der Straße gab es auch einen Fahrradweg, aber der war, da passte gerade mal ein halbes Fahrrad. Ich glaube, das war eher Spielzeugfahrrad. Ich habe einfach gedacht, dass das auch eher eine Kunstinstallation war. Genau, aber auf den Mangel an Radwegen in Deutschland aufmerksam. Ja, das Marterviertel. Genau, aber genau, um so ein bisschen dann noch einen letzten Punkt noch zu nennen, was so Museen ja immer auch ein bisschen zugänglich macht, sind einfach die Mitarbeiter da. Und das, ich fand das sehr, sehr angenehm heute. Ich hab am Anfang schon gesagt, im Café waren die sehr, sehr nett. Natürlich, unsere Gastgeberinnen waren ganz vorzüglich. Es war in der Ausstellung super. Ich hatte ja ein bisschen Angst zwischenzeitlich, dass uns mal so ein Aufsichtsmensch da irgendwie mal auf die Füße springt. Aber war überhaupt nichts. Das fand ich sehr positiv. Man hat die Aufsicht quasi nicht groß wahrgenommen. Ja. Und der Jörg hat am Ende beim als wir schon rausgehen waren, nochmal nachgefragt, wo wir denn hier irgendwie was essen können und wann die offen haben. Und die ja, Kollegin an der Kasse hat nochmal nachgeschaut extra. Super, nett. Die hat mir einfach die Telefonnummer gegeben. Ja, ziemlich cool. Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Liebes Martha, ihr müsst unbedingt was mit eurem Freifunknetz machen oder nochmal die Freifunk. Also ne, Martha gibt es auch, die Freifunk-Community hat da ein WLAN-Netz aufgespannt. Das hat nicht so richtig funktioniert. Ich meine, das kenne ich auch, also, ne? Aber genau, das ne, nochmal mit den lieben Kolleginnen und Kollegen von Freifunk sprechen, dass sie das dann nochmal ein bisschen was nachgucken, würde ich sagen. Lass uns doch jetzt mal zum Fazit kommen, oder? Ja, Fazit. Also, ich kann ja mal anfangen. Also, ich fand den Besuch im Marder ganz wunderbar. Mir hat eigentlich alles super gut gefallen, von was wir alles gesagt haben, von der Architektur über die Art und Weise, wie sie dort irgendwie vermitteln, was sie so für Programme haben und so. Es ist so ein bisschen schwierig, was Negatives zu sagen, finde ich. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, was Negatives zu sagen. Also, aber vielleicht, also einmal so diese Textsache. Ich hätte was. Ja, warte mal. Zeig dir ein Stichwort. Du weißt sofort, was ich meine. Was denn? Schließfach. Ah ja, die Schließfächer gehen schwer auf. Da rutscht der Schlüssel raus. Und wenn ihr denkt, und euer Rucksack passt nicht rein, dann nehmt die anderen Schließfächer. Genau. Und also das mit der Akustik ist halt auch irgendwie zunächst mal schwierig gewesen. So, keine Ahnung, aber das ist vielleicht auch einfach der aktuellen Sonderausstellung oder wie sie halt architektonisch auch da aufgebaut wurde, geschuldet. Ansonsten, weiß nicht, ansonsten kann ich einfach nur sagen, hat mir super gut gefallen. Fahrt auf jeden Fall ins Martha, guckt vorher mal nach, was sie gerade dort für eine Ausstellung laufen haben. Wie gesagt, das ist immer sehr, die haben immer sehr viel Zeug im Jahr, wie gesagt, 6 Sonderausstellungen. Genau, und es lohnt sich definitiv. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich war ja wirklich wieder total hin und weg. Ich fand es super inspirierend und da habe ich auch mal wieder überlegt, deswegen gehe ich auch immer ins Museum. Also ich finde immer, man kann über Wissen aneignen oder was auch immer noch so sehr das toll finden und an Bildungs, keine Ahnung, Tempeln oder so. Aber ich finde, darum geht es mir überhaupt nicht. Also mir geht es echt darum, so inspiriert zu sein und da rauszugehen und ich bin immer fertig nach einem Museumsbesuch, also so körperlich war ich auch wieder total groggy, aber ich war vom Kopf her total wach und hab dann auch auf dem Weg nach draußen, habe ich dann so Blumen gesehen, die sich so im Licht, also einen Schatten geworfen haben auf die Hauswand und habe gedacht, oh, das ist voll cool. Was Kunst inspiriert. Das muss ich fotografieren, das sieht voll cool aus. Also ich finde, so ein Museumsbesuch, gerade irgendwie mit zeitgenössischer moderner Kunst, auf einmal sieht man überall Kunst. Entdeckt und überall. Man den kleinen Künstler in sich. Nein. Doch. Also das ist ja auch ich pflege auch den Beuyschen Kunstbegriff, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ja. Und ich fand es super inspirierend. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an Marcella und Daniela, die so, so viel für uns gemacht haben und uns da mit so offenen Armen empfangen haben. Und ich zumindest komme super gerne nochmal wieder her. Und wink, wink, nudge, nudge. Auch ohne, dass ihr extra herkommen müsst. Nein. Ich kann es jedem empfehlen. Also es ist ein super schöner Tagesausflug von Berlin. Das schafft man 3,5 Stunden. Morgens hin, abends zurück. Ja. Ihr könnt aber auch super schön hier in der Fürstabtei absteigen. Nein, ihr könnt natürlich auch schön hier in Herford noch ein bisschen bummeln gehen. Aber ich würde es total empfehlen. Jörg zeigt auf mich und sagt, mach, wir müssen viel zu lang. Nee, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß heute. Wie gesagt, ich kannte dieses Gebäude und dachte mir, wie cool muss das da sein, wenn dieses Gebäude so aussieht? Weil ich bin auch immer mal wieder gelangweilt von so Museumsgebäuden. Und das war wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Okay. Und ich meine, wie gesagt, wir sind eingeladen worden und haben hier irgendwie die Rundumversorgung bekommen. Das dementsprechend misstraut allem, was wir hier gesagt haben. Ja. Das muss man hier nochmal. Stimmt alles gar nicht. Nee, ist alles ganz anders als, und zweitens, als ihr denkt. Aber ich, also wirklich, es war so ein angenehmer Ausflug. Ich meine, wir waren jetzt keine 8 Stunden da auch im Museum und so. Es war, ja, waren nur. Also wir waren noch nicht 8 Stunden im Museum. Sag ich ja, wir waren nicht 8 Stunden. Oh, Mann, hör doch mal zu. Mensch. Ja, mein Gott. So, sondern wir waren entspannt in dieser Ausstellung. Wir haben da lecker gegessen. Wir haben uns das Haus ein bisschen angeschaut, sind ein bisschen rumgelaufen. Das war so ein rundum angenehmes Gefühl irgendwie, so dass man da so bekommen hat. Und wir sind jetzt hier rausgegangen. Jetzt gehen wir irgendwie nachher noch hier entspannt ein bisschen durch Herford bummeln. 1-2 Herforder Pilz trinken und irgendwie noch eine Pizza essen oder so. Ich glaube, das wird echt nett. Also man kann, für einen Tagesausflug ist, glaube ich, oder vielleicht auch einmal mit Übernachtung Herford sehr, sehr cool, und dann ist das Martha natürlich da ganz oben auf der Liste. Yes. So, und Leute, wisst ihr eigentlich, was jetzt noch ist? Hast du, was? Ja, es ist unsere 10. Folge. Ne? Ja, die 10. Folge, wir sind jetzt eigentlich zweistellig. Wo ist der 6? Wir sind erwachsen geworden. Oh ja. Ja. Wir haben einen Punkt mehr auf unseren Flügeln. Ja. Das ist voll gut. Also ja. jetzt sind wir relevant. Ja. Genau. Ja. Jörg will anstoßen, fürchte ich. Mein Was, schon, habt ihr schon alle ausgetrunken? Oh mein Gott. Ja, seit der Hälfte der Folge. Ne? Hat Cheers. Man das gehört? Ich weiß es Also, ja. Genau, also wir sind jetzt relevant, wir sind jetzt 10 Episoden alt. Und wir haben jetzt unsere erste Tour gemacht, ne? Ja. Genau, ja. Das war der erste offizielle Hashtag Museum Bug Klassenfahrt. Und ich würde sagen, wenn ihr uns auch einladen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns zum Beispiel auch schreiben auf Museum Bug Cast bei Twitter oder auf museumbug.net. Da findet ihr uns auch, da sind wir auch gespannt auf eure Kommentare, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr denkt, was seid ihr alles für Pfeifen, was ihr hier erzählt? Das stimmt überhaupt nicht. Und zweitens auch noch käuflich. Genau, also wir kommen auch, wenn ihr uns nicht alles zahlt. Und wir gucken uns natürlich auch eine schöne Privatsammlung an. Eure Briefmarken. Ja. Das hat sich gerade so angehört, als ob jeder bei uns einladen kann und seine Bierdeckelsammlung. Klar, das geht schon. Ja, schon, oder? Wir sind auch käuflich, wenn der Preis stimmt. Klar. Aber vor allem machen wir das für ganz viel Podcast und Museumsliebe. Oh. Also würde ich sagen, das war Folge 10, das Museum Bug. Mein Name ist Matthias. Ich bin Jörg. Und ich bin Martha. Und wir sehen uns demnächst in einem Museum, ganz in eurer Nähe. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.